Kundgabe 3284. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1944. Tätigkeit für das Reich Gottes. Mission. Vom Geist der Wahrheit durchströmte Menschen sind dazu berufen, diese Wahrheit zu verbreiten. Und es ist dies eine verantwortungsvolle Mission auf Erden. Denn das Empfangen der Wahrheit verpflichtet auch, sie weiterzuleiten. Es wird eine ständige Tätigkeit von ihnen gefordert. Eine Tätigkeit für das Reich Gottes, aus welchem auch die Wahrheit zur Erde geleitet wird durch jene Menschen. Doch die dazu berufen sind, deren Herzen sind liebefähig, ansonsten der Geist Gottes in ihnen nicht wirken könnte. Und diese Liebefähigkeit lässt ihnen auch das Amt des Verbreitens der göttlichen Wahrheit zu einer beglückenden Aufgabe werden, der sie gern und bereitwillig nachkommen. So wie göttliche Wahrheit einen Menschen erfüllt, geht ihm auch der Sinn für die Freuden und Güter der Welt verloren. Ihn beglückt nur das geistige Wissen, und die geistige Tätigkeit ist darum sein Lebensinhalt geworden. Und dennoch ist diese Tätigkeit verantwortungsvoll, wenn er sich vorstellt, dass er die Möglichkeit hat, unzählige Seelen auf den rechten Weg, auf den Weg des Erkennens zu leiten, und dass er diese Möglichkeit ausnutzen muss in jeder Weise. Er ist als Beauftragter Gottes in ein Tätigkeitsfeld hineingestellt, wo er ungemein erfolgreich arbeiten kann. Doch es gehört dazu ein fester Wille, große Liebe, Geduld und Ausdauer. Es gehört dazu rege Tätigkeit des Körpers und der Seele. Beide müssen dem Drängen des Geistes nachgeben, der sie unentwegt anspornt zu dieser Tätigkeit. Also es muss sich der Mensch voll und ganz in den Dienst Gottes stellen, der durch seinen Geist dem Menschen kundtut, worin seine Arbeit besteht. Solange die Seele noch wankelmütig ist, vernimmt sie nicht klar genug des Geistes Stimme in sich, und sie muss diesen Zustand zu bannen versuchen, indem sie sich rückhaltlos Gott hingibt und ihn bittet, sie recht zu lenken auf allen ihren Wegen. Sie darf nicht ängstlich grübeln und denken, sondern sie muss sich vollgläubig der Führung des Geistes in ihr überlassen. Und ihr Weg wird ständig recht sein. Und dann treten alle Geschehnisse des Lebens so an den Menschen heran, dass er seiner geistigen Arbeit nachkommen kann, dass er arbeiten kann für das Reich Gottes. Es ist diese Arbeit zuerst nicht offensichtlich, denn die Zeit ist noch nicht gekommen für das Wirken der Arbeiter des Herrn. Noch werden seine Arbeiter im Stillen zubereitet. Und auch ihre Tätigkeit ist eine beschränkte. Doch es soll auch im Stillen gewirkt werden, bis zu der Zeit, wo die große Tätigkeit einsetzen wird, zur Rettung der Seelen, die in großer Not sind. Der Geist im Menschen aber führet ihn dorthin, wo seine Tätigkeit nötig ist. Denn immer wieder werden Seelen zubereitet, denen dann gleichfalls die Arbeit für das Reich Gottes obliegt. Denn es werden viele Arbeiter benötigt im Weinberg des Herrn. Und die göttliche Wahrheit wird zuvor ihnen zugeführt, auf dass sie tüchtige Arbeiter werden und für Gott wirken können in der kommenden Zeit. Denn unzählige Seelen bedürfen ihrer, die noch in finsterer Geistesnacht sind und den Weg zum Licht nicht finden. Wo aber die göttliche Wahrheit ist, dort leuchtet das Licht, und so den Menschen das Licht gebracht wird, in der richtigen Form, so ihnen die Wahrheit geboten wird, in Liebe, werden sich so manche Herzen erschließen und von dem Licht durchstrahlen lassen. Es ist dies eine beglückende Mission, Seelen erretten zu können für die Ewigkeit. Es ist eine Mission, die ständig vom Segen Gottes begleitet ist. Und es kann jeder Arbeiter im Weinberg des Herrn der göttlichen Hilfe gewiss sein, so er nur emsig danach trachtet, für das Reich Gottes auf Erden zu werben. Denn dann wird er stets unterstützt werden von geistigen Kräften und seine Tätigkeit wird eine gesegnete sein. Amen.